Ein Stern, der seinen Namen trägt. Am Ärmel seiner Kluft, den verpasse ich ihm heute Nacht. Einen Stern, der seinen Namen trägt, alle Zeiten überlebt und euch zu erkennen gibt. Seit Jahren schon leb ich mit dir und ich verfluche Gott dafür, dass er uns euch gegeben hat. Als Symbol für sein Leben möchte ich ihm heute etwas geben. Ein Brandmark für alle Ewigkeit. Einen Stern, der seinen Namen trägt. Am Ärmel seiner Kluft, den verpasse ich ihm heute Nacht. Einen Stern, der seinen Namen trägt, alle Zeiten überlebt und euch zu erkennen gibt. Irgendwann ist es vorbei, auf dieser Welt kein Platz für uns zwei. Und euer Stern wird mit euch zugrunde gehen. Vielleicht noch in 100 Jahren wird er euren Namen tragen. Doch einmal wird's mit euch vorbei sein. Ein Stern, der seinen Namen trägt, am Ärmel seiner Kluft, den verpasse ich ihm heute Nacht. Einen Stern, der seinen Namen trägt, alle Zeiten überlebt und euch zu erkennen gibt. Einen Stern, der seinen Namen trägt, am Ärmel seiner Kluft, den verpasse ich ihm heute Nacht. Einen Stern, der seinen Namen trägt, alle Zeiten überlebt und euch zu erkennen gibt. Feind und Barr, Kappe und Kaftan, kennzeichnen den Ostjuden für jedermann. Legt er sie ab, so erkennen nur schärfer blickende Menschen seine rassische Herkunft. Es ist ein wesentliches Charaktermerkmal des Juden, dass er immer bestrebt ist, seine Abstammung zu verbergen, wenn er sich unter Nichtjuden bewegt.